So, mit welchen Individuen rede ich heute? Mit zwei Austauschstudenten. Ja? Aus Deutschland, Liefke und Philipp. Liefke und Philipp. Liefke und Philipp, okay. Yeah. Und Sie kommen hier zum Schweden für Urlaub, oder? Zum Studieren. Zum Studieren. Was studieren Sie? Lehramt. Studieren wir. Lehramt. Ja. Lehrer. Okay, Education. Gut. Ja. Und was glauben Sie über Gesellschaftsfragen und Politik und so weiter? Haben Sie eine Idee, was ist das Beste für die Zukunft für die Kinder? Ich glaube, das Wichtigste ist, glücklich zu sein. Ich glaube, man kann sich sehr viel anpassen oder gucken, aber ich glaube, wenn man nicht glücklich ist, wird es schwierig. Gut. Und was machen Sie beide glücklich? Die Natur zum Beispiel. Natur? Und die, ja, auch die Geräusche, die man in der Natur hört. Ja, so Sie wollen sehr gern Natur bewahren. Genau. Und das ist Politik auch, das zu machen. Das ist auch ein Stück Politik. Ein politisches Ziel. Ja. Dann sind wir in die richtige Stelle hier. Naturum, ja, wasserreich. Ja. Ja, gut. Und etwas anderes wichtig für glücklich zu sein? Natur? Frieden vielleicht? Frieden und die Familie, dass es der gut geht. Gut Natur für alle Leute und Frieden für alle Leute. Ja. Das wäre gut. Das wäre genau, das Wunschtraum. Ja, machen Deutschland Frieden heute? Ich würde sagen, wir tun unser Bestes. Machen Sie das. Sie verkaufen keine Panzer oder so. Das ist der wunde Punkt. Ja, das stimmt. Das allerdings. Verkaufen Sie. Und wer kauft das? Diktatoren. Unter anderem. Unter anderem, ja. Aber sie unterstützen meistens auch die am meisten zahlen. Das können auch beide Seiten sein. Ja, Seiten. Und welche Politiker stimmen dafür, diese Waffen zu verkaufen für Diktatoren dann? Ist das die rechte Parteien? Was heißen sie? CDU? Ja, das oder geht in sie verkaufen Waffen, ja. Konservativen Bereich, also nicht unbedingt rechts, aber... Ja. Heißt das nicht demokratische... Ja, aber Christus verkaufe doch kein Waffen für Diktatoren, oder? Nee, es sind auch weniger die Politiker, es sind die Geld haben. Das heißt zum Beispiel, die Deutsche Bank ist ja eine der größten Banken und die investieren in die Waffen... Ah, mein Gott. ...Lobby. Oh, scheiße. Und... natürlich, wenn viel Geld ist, sind auch die Parteien dahinter. Das heißt, es ist eher so ein Wechselspiel zwischen den Parteien und den dafür Leuten. Für den Geld. Aber was mit der Moral dann? Sie haben doch große Moralphilosophen aus Deutschland. Ja. Das stimmt. Karl Marx, für Exempel. Und welche andere Philosophen haben Sie? Ja, Philosophen und Dichter, ne? Ja, und Dichter. Viele Dichter. Goethe, Schiller. Ja. Ich glaube, jeder Mensch kann dabei selbst bei sich selber anfangen, was man unterstützt. Ob man jetzt zum Beispiel die Deutsche Bank, wo man weiß, sie investieren in Waffen. Und die Parteien auch vielleicht. Genau, unterstützen. Oder man kann gucken, ob man zu Umweltbanken geht oder ob man Parteien wählt, die vielleicht ein anderes Wahlprogramm haben. Haben Sie Parteien für Frieden und für die Natur? Wir haben Parteien, die in die richtige Richtung gehen. Ja, und keine Stimmen an diese Parteien dann. Doch. Und wie viele? Mittlerweile schon. Wie viele Stimmen dafür? Ich würde mal sagen, so 20%. 20%. Mhm. 1 von 5 ist ein guter Mensch in Deutschland. Okay, das gut. Stimmt. 1 von 5. Wenn man so reduziert. Und die anderen marschieren zusammen gegen diese 20% dann, ja. Okay, so ist es. Ja. Es ist eben auch schwierig, alles umzustülpen, wenn das so eine finanzielle, Säule ist. Ich habe eine Idee. Die Leute aus Deutschland brauchen mehr Meditation. Auf jeden Fall. Wie Jesus und Buddha. Sie haben beide meditiert und sie werden dann super intelligent und machen das Richtige und das Beste für viele Leute, glaube ich. Und Buddha macht viele glücklich. Meditation macht viele glücklich, das weiß ich. Meditation und Yoga. Ja, also und Yoga auch, ja. Form davon. War sie in einem buddhistischen Land? Irgendwann? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber wenn sie fahren, dann sehen sie, wie viele Leute sind wirklich glücklich und lachen und wollen das Beste für sie auch. Mhm. weil sie wissen, dass wenn wir machen andere Leute glücklich, werden wir auch selbst glücklich. Stimmt. So ist es. So einfach kann es sein. So einfach kann es sein. Und als Lehrer kann ich sagen, ich habe probiert, Lehrer zu sein. Mhm. Wenn die Studenten und Studentinnen fühlen sich nicht so wohl, dann sieht man das und sagt, wie fühlen sie sich heute? Ah, nicht so gut. Was ist los? Ah, wir haben viele Stunden heute studiert, sagen sie. Ah, sage ich, ich glaube, wir sollten alle zusammen meditieren ein bisschen. Nur 5 Minuten oder 10 Minuten oder so zusammen. Ah, okay, ja, sagen die Studenten, weil dann muss sie nicht studieren, weißt du? Und dann machen wir das. Und nach 5 Minuten sage ich, ist das genug? Nein, nicht ein bisschen mehr. Und dann nach 10 Minuten sage ich, ist es genug jetzt? Ja, jetzt ist genug. Und dann gehen wir weiter und haben die beste Studenten vom ganzen Tag. Die das haben meditiert. Sie sind die Besten. Mhm. Sie hören, sie denken, sie stellen gute Fragen, alles. Ja. Und das ist nur von Meditation. Es ist wie das Gehirn. Funktioniert nicht perfekt, aber nach Meditation funktioniert das Gehirn so gut. Und das kriegen sie auch nicht, wenn sie sind frei von einer Stunde Studie, sind sie nicht wirklich frei. Weil die anderen Studenten sind da und sie machen immer etwas. Ja. Aber mit Meditation machen sie überhaupt nicht, aber nur Meditation. So, das ist sehr gut. Und ja, das kann sie benutzen. Ich gebe das. Und vielleicht kann das Frieden bringen für Deutschland auch. Ja, das wollen wir hoffentlich hoffen. Und den Schulalltag bringen. Ne? Ja, ja. Ich danke für dieses Interview. Etwas anders? Oder? Nö. Nee. Perfekt Interview. Ja.